Allow the Christ in you to be your joy. Lass zu, dass Christus in dir deine Freude ist. Amen. Amen. Don't allow your joy to be based on situation. Deine Freude sollte nicht von Situation abhängig sein. Situation, they are bound to change. Die Situationen werden sich ändern. Amen. Amen. Whatever is outside, they are all bound to alles, change. Alles, was draußen ist, wird sich ändern irgendwann. The dress you are wearing, the T-shirt you are wearing, you are going to change it. Das T-Shirt, was du anhast, und die Klamotten, die du gerade anhast, es wird nicht für immer an dir bleiben. So are situation. Genauso sind Situationen. And that's why we go to the principle. Und deswegen gehen wir zu dem Prinzip. The principle is Christ. Das Prinzip ist Christus. Amen. Amen. We allow Christ to always be our joy. Wir lassen zu, dass Christus unsere Freude. And not something is good or bad. Und nicht etwas ist gut oder etwas ist schlecht. Amen. Amen. Something is good should not be your joy. Also etwas Gutes, das sollte nicht unsere good Freude result sein. Should not be your joy. Gute Ergebnisse sollten nicht unsere Freude sein. Because the result can change at any time. Ergebnisse können sich immer is wieder somebody ändern. Getting it? Mm-hmm. You go to the doctor today, no problem. Wenn du heute zum Arzt gehst, gibt es kein Problem. Maybe next month there will be problem. Aber vielleicht jetzt nächsten Monat ein Problem. You know, if your joy is based on doctor's report. Wenn deine Freude auf dem Arzt basiert ist, you are like a time bomb. Du bist wie eine Zeitbombe. But if your joy is the joy of Jesus Christ, deine Freude, die that you are a son of God, that is your joy. Dass du ein Sohn Gottes bist, dass das no deine Freude Satan, ist, nothing can change da kann your nichts joy. Das ändern. Your joy remains permanent deine Freude forever. Bleibt gleich für immer. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Today we will be going to a message that the Lord wants me to preach. It is very, very important. Because I've never preached it. Amen. Nein, heute gehen wir auf eine Predigt ein, die ich noch nie geteilt habe mit euch. Und das ist sehr wichtig. Very, very important. Sehr, sehr wichtig. I've never, you know, praise the Lord. Hallelujah. And before then, he wants me to tell you to obey him. Und vorher möchte er, dass ich euch sage, dass wir ihm gehorchen sollen. He said how to clean your soul. Wie wir unsere Seele reinigen, indem wir der Wahrheit gehorchen. Is somebody getting it? How to clean your soul. Wie wir unsere Seele reinigen. Spirit, soul and body. Körper, Geist und Seele. Once you are born again, your spirit, you know, your spirit is perfect. Wenn du wiedergeboren bist, ist dein Geist vollkommen. Your spirit is Christ. Deine Seele ist Christus. But your soul. Dein Geist ist Jesus Christus. Until you allow the truth in your spirit to come to your soul will fight against you. Wenn diese Wahrheit, die in deinem Geist ist, nicht in deiner Seele ankommt, dann wird deine Seele dich bekämpfen. Your soul is the part you are going to, that is going to, you know, accept the knowledge of this world or the knowledge of Christ. Weil die Seele ist der Ort, an dem du entweder die Lügen dieser Welt akzeptierst oder danach lebst, oder die Wahrheit von Jesus Christus akzeptierst und danach lebst. Amen. He said, obey the truth, cleanse our soul. Der Wahrheit gehorchen, das reinigt unsere Seele. It is not prayer that cleans our soul. Nicht Gebet reinigt unsere Seele. Prayer is not seed. Weil das Gebet ist nicht der Same. Prayer is water. Das Gebet ist Wasser. The truth is the seed. Aber die Wahrheit, das Wort Gottes, das ist der Same. That you need to plant. Den du einpflanzen musst. That you need to know. Den du kennen musst. That is knowledge. Das ist das Wissen. Is somebody getting something here? You know, he said, learn to obey the truth. Lernt der Wahrheit zu gehorchen. I'm not talking about Ten Commandments. Ich rede nicht von den Zehn Geboten. Ten Commandments and all other commandments that came through Moses. You know, they are not the truth. Über die Zehn Gebote und die Gebote, no, they are the word of die God. Mit Mose gekommen sind. Das ist zwar Gottes Wort, aber das ist nicht die Wahrheit, von der ich spreche. Amen. Amen. It's only what Christ said that wenn das, is the was truth. Christus sagt, das ist die Wahrheit. Ten Commandments is not the truth. Zehn Gebote sind nicht die Wahrheit. And all other commandments. Alle anderen Gebote. You see, what Moses brought, was Moses did not come with the truth. Er ist nicht mit der Wahrheit gekommen, Mose. The Son of Jesus Christ Nur Jesus Christus, er ist die Wahrheit. John 14:6. Johannes 14, I am the way, the truth ich bin der and the Weg, life. Die Wahrheit und das Leben. Moses never claimed to be the truth. Mose hat nicht behauptet, das Leben zu sein. Amen. The Ten Commandments came through him. Die Zehn Gebote kamen durch ihn. Amen. Amen. But that is not the truth. Aber das ist nicht die Wahrheit. Though it is the word of God. Auch wenn es Gottes Wort ist. Something can come from heaven, while it is not a savior. Kann vom Himmel fallen, aber es ist nicht der Retter. Jesus told them, he said, you ate manna from heaven. You Jesus see hat that? Gesagt, ihr habt das Brot, was aus dem Himmel gefallen ist, gegessen, aber ihr seid trotzdem gestorben. But if you eat me, you will not die. Wenn ihr von mir isst, wird ihr nicht sterben. Amen. Is somebody getting something here? It's only Christ that is everything. Nur Jesus Christus ist alles. The commandment can never save you. Die Zehn Gebote können dich nicht retten. It will put you in bondage. Sie werden dich nur in Gefangenschaft bringen. Obeying Ten Commandments is not obeying Christ. Heißt nicht Christus zu halten. It is obeying Christ that is obeying Ten Commandments. Christus halten bedeutet die Zehn Gebote zu. Once you face Christ, you obey Ten Commandments. Dann sind die Zehn Gebote schon gehalten. Once you face Ten Commandments and all other commandments, you call Christ rubbish. Aber wenn du versuchst, die Zehn Gebote zu halten, dann, dann ist für dich Jesus Christus ein Niemand. Praise the Lord. Halleluja. Again, Christ's word is the truth. Das Wort von Jesus Christus ist die Wahrheit. He said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Jesus hat gesagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und that Leben. That he speak, die ich are not what Moses speak. Und nicht, was Mose gesprochen hat. Obeying the truth is how you clean your soul. Der Wahrheit gehorchen, so reinigst du deine Seele. If you believe, you will obey. Wenn du glaubst, dann wirst du da auch danach. Quickly go to 1 Peter. Let us 1. Petrus. Let us read something about the truth here. Amen. Amen. 1 Peter 1. 1. Petrus 1. Vers 22. 22. He says, since you have purified your soul in obeying the truth, you purify your soul in obeying the truth. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. The word of God should be our correction. Gottes Wort sollte unsere Verbesserung sein. It's no problem that is to be our correction. Nicht Probleme sollten unsere Lehrer sein. But if you do not allow the truth to be your correction. Aber wenn du nicht zulässt, dass die Wahrheit dein Lehrer ist. If you go to 2 Timothy 3. Go to 2 Timothy 3. It's talking the same thing. Say the same thing like 2 Timothy. 2 Timothy 3. 2 Timothy 3. Verse 16 and 17. 16 und 17. Susie, can you help us to read this? Mm-hmm. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly polished unto all good works. Praise the Lord. Hallelujah. The truth should be your correction. Die Wahrheit sollte unser Lehrer sein. Amen. Amen. I hope you know the truth. You know the difference between the truth and the word. Ich hoffe, ihr kennt den Unterschied zwischen der Wahrheit und dem Wort. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So let us quickly go to where we are. Where the Lord wants us to go today also. Amen. Amen. Christ's word is faith word. That's the topic. Christ's word is faith word. Die Welt von Christus ist eine Glaubenswelt. I hope you have been recording it. Okay, cool. Christ's word is faith word. Die Welt von Christus ist eine Glaubenswelt. Christ's word is faith word. Die Welt von Christus ist eine Glaubenswelt. Even in our marriage. Selbst in unserer Ehe. Amen. Amen. We don't see our marriage as faith word. Aber wir sehen unsere Ehe nicht als eine Glaubenswelt. Once you come to Christ, it's all about faith. Wenn du zu Christus kommst, geht es um den Glauben. The outside should not be what you see. Das Äußere ist nicht das, was du siehst. The husband speak to you should not be what you see. Dass dein Ehemann, das was dein Ehemann sagt, Christ in him should be. Ist nicht das, was du siehst. I'm going to be using husband more than the wife because I cannot be. I don't want to be using the boat. You understand? If I'm talking about husband, I'm talking also about the wife. Amen. Ich jetzt immer, so that you understand. Sobald ich Ehemann sage, meine ich auch Ehefrau. Also ich meine beide. Ich will jetzt immer das wiederholen müssen für beide Parteien. Deswegen sage ich mit Ehemann meine ich immer wieder beide Parteien, Ehemann und Ehefrau. So also is our relationship with one another. Genau ist auch unsere Beziehung. By faith. Im Glauben. Everything in Christ's world. Alles in der Welt von Christus basiert auf Glauben. If we go to Romans 1. Römer 1. Go to Romans 1. Please. Romans 1. Römer 1. Verse 16 and 17. 16 und 17. He said, for I am not ashamed of the gospel of Christ. The gospel of Christ is not the gospel of Moses. Das Evangelium von Christus ist nicht das Evangelium von Moses. Amen. Amen. It's not the gospel of Pope. Es ist nicht das Evangelium von Papst. It's not the gospel of Mary. Das Evangelium von it's not the gospel of religion. Das Evangelium der Religion. The gospel of Christ is the gospel of the true God. Evangelium von Christus ist das Evangelium des wahrhaftigen Gottes. Somebody getting something. Amen. Amen. He said, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Amen. Amen. Verse 17. 17. He said, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. God's children, our world is faith world. Als Kinder Gottes ist unsere Welt eine Glaubenswelt. Wir sollten aufhören, das Äußere zu sehen. Aufhören, per sich zu gehen, sondern im Glauben zu gehen, auch in unserer Ehe. Your marriage is ordained by Christ. Unsere Ehe ist bestimmt von Christus. See Christ and stop seeing the outside. Sehe Christus und nicht das Äußere. You know, if you are sick, you see Christ instead of that problem. But once it comes to a marriage, you know, we want to see the action and not see Christ. Aber wenn es eine Ehe ist, dann richten wir und handeln wir oft nach Taten, nach dem, was wir sehen, anstatt nach dem, was wir glauben. Praise the Lord. For God's children that are married. Für die Kinder Gottes, die verheiratet sind. Christus möchte, dass wir im Glauben wandeln in dieser Ehe und nicht per Sicht. Amen. Amen. Sight will destroy your marriage. Weil wenn du per Sicht wandelst, wird das deine Ehe zerstören. Satan will steal your joy, your peace through this. Der Teufel wird per Sicht deine Freude, deinen Frieden und deine Zufriedenheit stehlen. You will be filled with complaint because of this sight. Voll sein von Beschwerden. Du wirst dich die ganze Zeit meckern. Du wirst die ganze Zeit meckern. See the inside. And your seeing inside will bring out what is inside. Wir müssen das Innere sehen. Und wenn wir das Innere sehen, wird das auch das herausbringen, was im Inneren ist. Faith is magnet. Der Glaube ist ein Magnet, mit dem wir das, was im Geistlichen ist, ins Physische reinbringen. Praise the Lord. Halleluja. You know, just like our relationship with one another. Genauso wie unsere Beziehung miteinander. You know, our relationship with him also, with Christ. Unsere Beziehung mit Christus is by faith. Ist auch durch Glauben. Is somebody getting it? Amen. He's by faith. We live by faith. You have never seen Mr. God. Du hast Mr. Gott noch nie gesehen. But you believe. Aber du glaubst, dass er existiert. Is somebody getting it? You have never heard his voice telling you I love you. But you believe he love you. Aber du glaubst trotzdem, dass er dich liebt, auch wenn du das noch nie gehört hast. Von Gott selbst. Mit seiner eigenen Stimme. You believe he love you unconditional. Du glaubst, dass er dich bedingungslos liebt. That is how you are to believe your husband love you or your wife love you unconditional. Genauso glaubst du, dass dein Ehemann dich bedingungslos liebt, dass deine Ehefrau dich bedingungslos liebt, egal was draußen ist. Christus in ihm. Christus in dieser Person sollte dein Ziel sein. That's very clear. He loves you. Are you getting something here? Praise the Lord. Yeah. Your living with your husband should be by faith and not by sight. Everything you do with gemeinsames faith. Leben mit deinem Ehepartner sollte auch per Glauben passieren. Stop allowing five senses to control your marriage. Hör auf zuzulassen, dass die fünf Sinne deine Ehe beeinflussen. Is somebody getting something here? Five senses is controlling us so much. Die fünf Sinne kontrollieren uns so sehr. We don't want to be controlled by five senses once it comes to our healing or whatever. You know, when it comes to marriage, we depend so much on five senses. Wenn es um Heilung geht, dann verstehen wir, dass wir per Glauben wandeln müssen und nicht per Sicht. Aber wenn wir in unserer Ehe sind, versuchen wir auf einmal per Sicht zu laufen. You know, my husband is not telling me I love you. It's not telling me. You know, if my husband keep on telling me I love you, I will ask him his problem. What is your problem? Ich habe viele Leute sagen ständig, dass ihre Ehemänner oder ihre Ehefrauen genug Liebe schenken und ständig immer das. Es ihnen schwerfällt zu sagen, ich liebe dich oder dies und das zu machen, aber wenn mein Ehemann mir das jedes Mal sagen würde, dann würde ich fragen, was ist los mit dir? Was ist dein Problem? Praise the Lord. Halleluja. Let us walk by faith. Lasst uns bitte per Glauben wandeln, nicht per Sicht. Stop seeing what is outside. Hör auf, das zu sehen, was passiert oder nicht passiert. He said, "The just shall live by faith." Die Gerechten, wir Kinder Gottes, sollen per Glauben leben. You know, I'm not saying we should not tell one another I love you. Ich habe gesagt, don't allow it to be. No, it's as if it's bigger than Christ saying I love you. Ich habe gesagt, du sollst nicht sagen, ich liebe dich zu deinem Ehepartner, aber ich habe gesagt, lass nicht zu, dass dieses ich liebe dich von dieser Person größer ist als das ich liebe dich von Jesus ist in deinem Leben. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to stop walking by sight. Er möchte, dass wir aufhören, per Sicht zu gehen. Stop walking by what you see, hear, feel, das, smell hörst, and taste. Fühlst und riechst. The five senses. Die fünf Sinne. Trust the Christ in your husband. Vertraue Christus in deinem Ehemann. That he is a son of God is enough for you to judge. Dass er ein Sohn Gottes ist und das reicht, um dich sich zu trust freuen. Trust the Christ in your wife. Vertraue Christus in deinem Ehemann. Das reicht, dich zu freuen. You know, somebody can even tell you I love you without even loving you. Jemand kann dir sagen, ich liebe dich, ohne es wirklich so zu meinen. Das gibt's auch. Ask him the type of love that he loves you. Frag diese Person, welche Art von Liebe meinst du? Is it Christ's love? Ist die Liebe von Christus? What this world calls love? Die vergängliche Liebe dieser Welt? Lust that is everywhere. The world is full of lust, and we enjoy it when people deceive us with it. Aber wir lieben es, wenn Leute uns damit um den Finger wickeln mit dieser falschen Liebe. They will say I love you until you offend them. But how many times have you offended? You have been offended Jesus upon all. It's always there. Ihre Liebe hängt an Bedingungen, an Taten, an Dingen, die passieren müssen. Aber die Liebe von Christus ist bedingungslos. Our marriage is heavenly marriage. Unsere Ehe ist eine himmlische Ehe. Is somebody getting it? Amen. It's not earthly. Sie ist nicht irdisch. Our marriage, our life. life is heavenly life. Our mind, everything of us. Alles von uns. From heaven. Ist himmlisch und nicht irdisch. Christ said he is from above. Christus sagt, er ist von oben. Others, you, without Christ, you are from here. Wir ohne Christus sind wir von unten. God's children, you are from above. Aber wir als Kinder Gottes müssen von oben sein. We just read Colossians 3. Wir haben Kolosser 3 gerade gelesen. Amen. Amen. Yeah, he said that if you are from above, yes, wenn wir von oben sind, what is schauen wir nur auf die Sachen, die oben sind, here. Und nicht auf die Dinge, die hier auf Erden laufen. Amen. Amen. You see how Christ loves you. Wir sehen auf die Liebe von Jesus. And not how people hate you. Und nicht auf den Hass der Menschen. Not telling you I love you. Oder auf das. Does it even matter? Oder dass jemand uns nicht sagt, dass er uns liebt. Aber zählt das überhaupt im Vergleich zur Liebe von Christus? I don't know if... Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Bible said we are no longer of this world. Die Bibel sagt, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Here. Obwohl wir auf dieser Welt leben. John 17. Johannes 17. Praise the Lord. Hallelujah. John 17. Johannes 17. Vers 16. Johannes 17, Vers 16. Jesus is talking about you and me. Jesus spricht über dich und mich, über seine Familie. He said they are not of the world. Sie sind nicht von der Welt. Even as I am not of the world. Gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. You have it in your Bible. He said you are not of here. Wir sind nicht mehr von hier. So the system here does not belong to you. Können wir nicht mehr anwenden. There are ways, there are not that. What gives them joy should not be what gives you joy. Sollte uns nicht Freude geben. What gives them peace should not be what gives you peace. Sollte dir nicht Frieden schenken. Is somebody getting something? You know what gives them joy? The husband telling wife, I love you. Dass sie voneinander hören, dass sie einander lieben. Praise the Lord. Hallelujah. What gives us joy is Christ saying, I love you. Was uns Freude gibt, ist, dass Jesus Christus sagt, dass er uns liebt. Amen. Amen. He loves you so much. Er liebt uns so sehr. That he came here for you. Dass er gekommen ist, um für uns so zu sterben. So deliver you from this present evil world. Um uns zu erretten von dieser gegenwärtigen bösen Welt. You know, Jesus said we are not of this world, though Jesus we are here. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, obwohl wir noch hier leben. We are so used to this very place. Aber wir sind so gewöhnt an diese Welt. And that's why we don't even know the real meaning of this place that we have just read. Deswegen wissen wir gar nicht mehr, was das wirklich bedeutet. Amen. Amen. We are so used to the system of this world. Wir sind so gewöhnt an das System dieser Welt. The system of this world is flesh and blood. Das System dieser Welt ist Fleisch und Blut. And flesh and blood cannot inherit Christ's kingdom. Fleisch und Blut können das Königreich Gottes nicht erben. Profited nothing. It profited nothing. You get nothing. Nicht. He said, the flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Take your eyes away from the flesh. Nimm deine Augen weg von dem Fleisch. If your husband is not telling you I love you, he's not telling you, you know, just praise God for his life. Seine Liebe nicht zeigt, rejoice, rejoice. Let your joy be based on Christ. Weil deine Freude not ist auf Christus abhängig. On the flesh. Von Christus abhängig, nicht von Menschen. Weil das Fleisch nützt nichts. And it's bound to change at any time. Und es wird sich auch wiederum, und der Mensch ist unzuverlässig. The love can be so hot now. Diese Liebe kann so heiß und feurig heute sein und morgen. Is that the love you wish or you desire? Ist schon verblasst, aber es ist. Or your conditional love of Christ that is always there. Und willst du auf diese vergängliche Liebe bauen? Oder willst du nicht lieber auf Christus bauen? Your parents, you know, parents. Unsere Eltern. Amen. Amen. I'm not saying. You should not love them. Ich habe nicht gesagt, dass wir sie nicht lieben. But don't allow them to be your Christ. Aber lass nicht zu, dass deine Even Eltern pastor dein Christus Christ. Sind. Lass auch nicht zu, dass dein Pastor dein Christus ist. Christ should be Christ Christus you. Sollte Christus sein für dich in deinem Leben. I don't control anybody's life. Ich kontrolliere nicht das Leben von irgendjemandem. I tell you the truth. Ich sage dir die you Wahrheit. Have the truth. You have the right to reject it or to accept it. Die Wahl, ob du das akzeptierst oder verweigerst. He revealed things to me. Er offenbart mir Dinge. And I help you to know ich helfe euch, das if you say no, zu verstehen. Wenn ihr euch nicht wollt. Don't accept it because of me. Akzeptiere Dinge nicht wegen mir. Let it be between you and Christ. Lass, was es zwischen dir und Christus ist. I don't say, I never tell people obey my voice. Ich sage Leuten, ich gehorche meiner Stimme. I always tell them obey the voice of Christ. Der Stimme von Jesus Christus. Christ should be the one. Christus sollte die Person sein. That control your life. Dein Leben. Amen. He controls your life by obeying the truth. Er kontrolliert dein Leben, indem du der Wahrheit gehorchst. When your motive, your value, Motiv, your desire is dein now Wunsch, him. Jesus Christus. Amen. Amen. He controls our life through our motive, our desire, weil er kontrolliert and unser our Leben value. Durch unsere Motive und durch unseren, durch das, was wir wertschätzen. Is he the one you desire? Ist er derjenige, den wir suchen? Is he crying? You desire what he desires for you. Das, was er sich für dich wünscht. Or for you, it's just anything can come from him. Oder Hauptsache, es kommt von Jesus. Amen. Things can come from him, that is not even his desire Weil for you. Dinge können von Jesus kommen in dein Leben, aber sie sind nicht Jesus Wunsch für dein Leben. We read Psalm 78 on, when was it on? Wir haben Psalm 78 gelesen. Where he gave them their desire. Wo Jesus ihnen ihre Wünsche gegeben hat. And they were destroyed by that desire. Und diese Wünsche haben sie zerstört. Because that was not his own desire. Das war nicht ihr, das war nicht Jesus Wunsch für diese Menschen. Psalm 78. Psalm 78. Amen. Amen. Feel worry that of Samson, of Samuel. Auch das mit Samuel. Samuel. That first Samuel 8. In 1. Samuel 8 lesen wir. Amen. You can see them, they are there. He gave them their heart desire. Hat ihnen ihre Wünsche erfüllt. Because they never desire what he desired for them. Weil sie sich nicht das gewünscht haben, was Jesus, was Gott sich für sie gewünscht hat. Beware of what you desire. Nehmt euch in Acht vor dem. Is it Christ? Is it what he desires for you? Wünscht ihr euch das, was sich Christus für euer Leben wünscht? Because there is Satan there that desire things Weil for you. Weil der Teufel also. Hat auch Wünsche für dein Leben, nicht nur Gott. And there is no flesh is Satan. Und das Fleisch ist der Teufel. And your flesh will desire something. Und das Fleisch wird sich Dinge wünschen. Praise the Lord. Halleluja. John 3, 12. Johannes 3, Vers 12. John 3, 12. Johannes 3. Here is for you to know that things are either from heaven or from earth. Hier müssen wir, sehen wir, dass Dinge sind entweder vom Himmel oder von Erden. He said, if I have told you earthly things, and you believe not. How shall you believe if I tell you heavenly things? Is somebody getting it? Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Things are either from earth or from heaven. Dinge sind entweder irdisch oder himmlisch. Your mate is either from here or from heaven. Dein Ehepartner ist entweder irdisch oder himmlisch. Your marriage is either of here or of heaven. Deine Ehe ist entweder irdisch oder himmlisch. You choose. Du entscheidest. To go. It's a you choose. Du entscheidest. God is not going to help you to choose. Gott wird dir diese Entscheidung nicht wegnehmen. He has given you the opportunities for you to choose. Er hat dir die Wahl gegeben. You know, people will go to hell. Leute werden in die Hölle gehen. It's not actually, he is not the one taking them to hell. Aber Gott ist nicht derjenige, der die Leute in die Hölle schickt. Es ist ihre eigene Entscheidung. It is what you choose. Es ist das, was du wählst. If you choose to be with him, Wenn you will be with him. Wenn du dich entscheidest, bei Jesus zu bleiben, dann wirst du bei Jesus sein. You know, Deuteronomy 30. In 5. Mose. He said, "You choose." Steht, dass wir uns entscheiden sollen für das Leben oder Because den Tod. Because of some of you here, go to Deuteronomy 30. 5. Mose 30. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 19. 5. Mose 30, von Vers 19. Alex, will help us to read verse 19. Thirty. Ja, das 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu, zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nur das Leben, damit du lebst, du und deine Samen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I call heaven and earth to record this day. Heaven and earth. Yes, no number three. Himmel und Erde, das kann keine Stelle. Heaven or earth. Himmel you are either Erde. Of heaven or you are of earth. Entweder bist du vom Himmel oder von der Erde. Is somebody getting it? And heaven, to be in heaven does not mean after death. Und im Himmel zu sein, das ist nicht erst nach dem Tod. Choosing Christ is heavenly. Sich für Christus zu entscheiden. If you choose Christ, you are in heaven. Wenn du dich für Christus entscheidest, bist du schon im Himmel. Is somebody getting it? Heaven starts from here. Der Himmel fängt hier auf Erden an. You know, when we were young, when it's in heaven, they say you don't want to die but you want to be in heaven. As if until you die, you are never in heaven. Haben wir immer geglaubt, dass der Himmel erst nach dem Tod anfängt? You don't need to die before you are in heaven. Aber du musst nicht sterben, bevor du im Himmel bist. Heaven starts from here. Der Himmel fängt hier auf Erden an. When it's in of Christ, it's heavenly. Alles von Christus ist himmlisch. Amen. It's not earthly. Und nicht irdisch. And that is why you are being translated from the earth to heavenly world. Deswegen sagt ja auch die Bibel, dass wir versetzt worden sind in sein Königreich. He said, who are translated us? Wir wurden versetzt in sein Put Königreich. Put something here. Go to Colossians 1. Kolosser 1. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 1. We are of heaven, heavenly world. Thank you. Colossians 1. Colossians 1. 12 and 13. How is it? 12 and 13. Colossians 1, 12 and 13. How is it, please? Mm-hmm. Felix, will help us to read again. Yes. 12 and 13. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. He said, give thanks unto the Father, which hath made us to us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. We inherit light from our Father. Wir haben das Licht geerbt von unserem Vater. We inherit His Word. Wir haben sein Wort geerbt. Amen. Amen. We inherit His kingdom. Wir haben sein Königreich geerbt. His kingdom is our inheritance. Sein Königreich ist unser Erbe. Somebody get in it. He said, who had delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of His dear Son. Praise the Lord. Hallelujah. We have been translated into His kingdom. We are no longer of this kingdom, the natural kingdom. We are of the supernatural kingdom. So believe that. And live that life. The natural life is being controlled. The natural earth, you know, this earth is being controlled by Satan. Heaven is being controlled by Christ. Where you are now being translated into. Und dorthin wurden wir versetzt. Back to Deuteronomy 30. 5. Mose 30 wieder. He said, I call heaven and earth to record this day against you. Vers 19. That I have said before you life and death. Blessing and curse. You see, life and death. There's no number Leben three. Tod. Das nichts. Das you're either going to choose life or entweder you choose entscheidest death. Du dich für das Leben oder für den Tod. You see that Christ or Satan. Entweder Christus oder der Teufel. You know, some we say they don't want Christ. Sollte sagen, ich will and they don't want Satan. There's nothing like that. Teufel, it's going to be one of the two. Du musst dich für eine Seite entscheiden. If you say no to Christ, it's automatic yes Jesus, to Satan. Sagst du ja zum Teufel. You don't need to say yes to Satan. Du musst nicht dann ja all you need to say, do is say yes to Christ. It's automatic Yes, to Satan. Wenn du nein, no to Christ, wenn du nein sagst, yes to Satan. Christus, sagst du automatisch ja zum Teufel. Amen. Amen. Satan does not. He doesn't need to tell you, choose me. Beim Teufel musst du dich erstmal registrieren, um dabei zu sein. It's Christ that will say, choose me. Jesus sagt, entscheide dich für mich. Because if you do not choose me, wenn du dich nicht für mich entscheidest, it is automatic, bist du automatisch yes, so beim Teufel eingeschrieben. Just two power control the earth. Es sind zwei Mächte, die diese Welt kontrollieren. Control the world die diese today. Welt kontrollieren. Christ Christus or Satan. Oder der Teufel. Life or death. Leben oder Tod. Blessing and cursing. Segen oder Fluch. You know, it's not I'm blessed and I'm still cursed. You know, for some people, it's both. They are, you know, they believe they are God's children. But they are afraid of curses. Sie sagen, sie sind Kinder Gottes, aber sie haben Angst vor Flüchen. They are afraid of people with curses. You know, where are you? Who he blessed can never be cursed. Aber wo stehst du? Weil wer gesegnet ist von Jesus, kann nicht verflucht werden. If God bless you, but can you know what can cause you? Da kann niemand dich verfluchen. It's in number. We don't have time to go there. Da steht in 4. Mose, steht da. He said, whoever I bless can never be cursed. Wen auch immer ich segne, der kann nicht verflucht werden. All those curses, they don't belong to you anymore. Diese Flüche können dir nichts anhaben. But we are still afraid today. Aber wir haben immer noch Angst davor. Because of religious knowledge. Wegen dieser religiösen knowledge that we could occupy our mind, die wir irgendwo eingefangen haben. Amen. Unsere Seele umgibt. He said, therefore choose life. Entscheide dich für das Leben. I advise you to choose life. Ich rate dir, das Leben zu wählen. I advise you to come to this ich rate dir, auch in diese Gemeinde zu kommen. Come here. Komm in diese Gemeinde. Here is all about Christ. Aber hier geht es nur um Jesus Christus. Amen. Amen. It's all about Christ. Hier geht es nur um Jesus Christus. That both thou and your seed may live. Your decision is not for you alone. Deine Entscheidung ist nicht nur für dich alleine. For you and your family, sie ist your für children. Dich und deine Familie. You're going to have children, but that decision you take is going to follow you. Aber diese Entscheidung, your children, they are going to inherit it. Ob für Jesus oder gegen Jesus, deine Kinder werden das mitnehmen. Your children will inherit Christ. Deine Kinder werden Christus erben, Christ. Wenn du dich für Christus weiterhin entscheidest. But if you say no to Christ, also nein sagst du Christus. And you have children. Your children will say, we also inherit no to Christ. Deine Kinder diesen Ungehorsam miterben. He said, for you and your seed, so that you will live. Damit du und dein Samen lebst, nicht nur du allein. Adam made a decision. Adam hat eine Entscheidung getroffen. And everybody today. Und wir alle inheritance. Haben diese Entscheidung. Gespürt. He only disobeyed God. Er hat Gott missachtet. Yeah, that fruit, that is not just one commandment. Von diesem einen Gebot. And that is why commandment. Gebote. Be careful. You know, if you make something law, it will destroy you. Wenn du etwas zu einem Gesetz machst, wird es dich zerstören. Because before you know it, you are going to. Weil bevor du es weißt, du wirst dieses Gesetz übertreten. It's like a man said. He said, children, they were just playing in a very close to a tree. They were playing. And the man said, please, none of you should spit on that tree. Nobody, I don't want anybody to spit there. And because this man said it, before he said it, the children have been playing. They have never been there to spit. But since he said it, the children, all of them, the spit are coming out. You know, only one law in the Garden of Eden brought down Adam. Nur ein Gesetz im Garten Eden hat den Menschen zu Fall gebracht. Es ist so, als ob dieses Gesetz dafür sorgt, dass Leute überhaupt aufmerksam darauf gemacht werden, dass es etwas gibt, was man tun kann oder nicht tun darf. Und weil die Aufmerksamkeit dieser Menschen darauf gerichtet ist, ist man dann umso mehr versucht, die Sache dann zu tun, wenn man dann irgendwie wissen will, okay, was passiert denn, wenn ich es mache? Christ is to control our life. Christus soll unser Leben geben. Er hat uns ein freies Leben gegeben. That he live in you and live through you. Dass er in uns lebt und wir in ihm. It's not the free life to live like Satan. Nicht das freie Leben wie der Teufel. And that's why grace is so powerful. Deswegen ist Gnade so kraftvoll. Grace help us to live a godly life. Hilft uns ein Christ-fürchtiges Leben. Godly life. Das ein gottesfürchtiges Leben in Christus Jesus zu führen. Not just living godly life. Nicht nur gottesfürchtig zu leben. Allow live godly life without living Christ life. Leben Gottes fürchtet. They Muslims, they want to live godly life. Muslimen bezeugen they can't out, this religious dass sie gottesfürchtig leben. I don't want to lie, I don't want to steal. Und dann Katholiken sie. It's always what they don't want to do. It's never what Christ did for them. Dass sie gottesfürchtig leben, aber sie leben um ihre eigenen Gebote, um ihren eigenen Maßstab zu treffen. Christ's life. Wir leben, weil Jesus Christus das Gebot schon erfüllt hat für uns. Our life is what Christ did for us. In unserem Leben geht es um das, was Jesus Christus für uns getan hat. Somebody get him. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Tania, help us to read 20. Vers 20, 5. Mose 30, Vers 20. Vers 20. Liebt den Herrn, euer Gott, und hört auf ihn. Haltet ihm die Treue, dann werdet ihr am Leben bleiben und ihn dem. Wer are you? Is that the right place? 5. Mose 30, 20. Ja. Okay, sound like something. Ah, okay, Hoffnung für alle, Entschuldigung. indem du den you Herrn. You see that I can speak Deutsch very well. Okay. Indem du den Herrn, dein Gott, liebst, seine Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zu bringen darfst in dem Land, das der Herr, dein Väter Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. He said that thou mayest love the Lord your God. It's more than you love, he loves you. Meditate on his love for you. Du sollst darüber nachsinnen, dass Jesus Christus dich liebt. How you are going to love him is by meditating on his love for you. Weil du kannst Jesus Christus nur lieben, indem du erkennst, wie sehr er dich geliebt hat. Amen. Amen. That's how you fall in love with him. So verlieben wir uns in Christus. And that thou mayest obey his voice. Obey his truth. Seine Wahrheit gehorcht. And act on his truth. Und nach seiner Wahrheit handelt. And that thou mayest cleave unto him. For he is your life. Christ is your life. Christus ist dein Leben. You have a new life. Du hast ein neues Leben. You have another life. Ein neues, ein anderes. The old Leben. Life is dead and buried. Das alte Leben ist tot und begraben. It does not belong to you any longer. Das gehört dir nicht mehr. The old life that Satan has been controlling. Das alte Leben, was der Teufel kontrolliert. The old life that virus can even go into. Das alte Leben, wo. But the new life is Christ. Aber das neue Leben ist Christus. Any virus or whatever is outside there. Amen. Amen. You have a new life. Du hast ein neues Leben. And the length of the days that thou mayest dwell in the land. The length of the days. Who want to live long? And then to live long is not, you know, people they just they pursue the flesh. Leute sind hinter dem Fleisch her. To live long. Um lange zu leben. He said, the length of the days is in his hand. Die Verlängerung deiner Tage ist in seinen Händen. It's not in good food. Und nicht im guten Essen oder sonstigen. You know, there are a lot of things people just see. Viele Dinge, die Leute sehen. You know, good food can never stop plane crash. Aber gutes Essen, einer gesunden Ernährung, wird kein Flugzeugabsturz verhindern. You know, plane want to fall. Wenn ein Flugzeug abstürzt, you know, say you have eaten good food. Würdest nicht sagen, du hast die letzten Wochen dich gesund ernährt, deswegen wird das Flugzeug nicht abstürzen. Amen. Christ is everything. Christus ist alles. He covers everything. Good food, exercise can, you know, it can help you. You know, but it cannot cover it all. Sport und we are talking about what can cover all. Das ist gut für deinen Körper, Christ. Aber wir reden gerade über etwas, was alles bedeckt. Is I are you getting it? Yeah. It's only Christ that can cover. Oh, Christus kann alles bedecken. Praise the Lord. Hallelujah. Let me go forward. And the length of days, of your days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto your father, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. You know, he has been planning for us. Er hat Dinge geplant. So planning for us. to live the life ein Leben zu führen, that he wants us to live. Was ihm gefällt. Have a life for us. Er hat ein Leben für uns. Satan also have, you know, I don't even know what to call it. The life he wants you to live. Der Teufel hat auch ein Leben für uns. Don't choose him. Entscheide dich nicht für sein Leben. Somebody getting it. Mm. Don't choose him. No matter how difficult it may be. Egal wie verführerisch es aussieht. You know, we always still look at God's way that is so difficult. Wir glauben immer, dass Gottes Wege schwierig sind. It is not just difficult, it is impossible. Sie sind nicht schwierig, sie sind unmöglich. That's what Jesus said. Das sagt Jesus. It is not just difficult. Es ist nicht nur schwierig. It is impossible without Christ. Es ist unmöglich, ihm zu folgen. That is why he gave us the Holy Spirit. Deswegen gab to help us in that impossibility. Der uns in dieser Unmöglichkeit hilft. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. To live Christ's life is impossible without Christ himself. And that's why he has to give us the Holy Spirit. Deswegen musste er uns so that we are able to live it. Damit wir dieses Leben führen können. He wants us to live his life. Er möchte, dass wir dieses Leben führen. Amen. Amen. Don't let his life be in vain. Lass nicht zu, dass sein Leben vergeblich ist. Your marriage is either earthly or heavenly. Deine Ehe ist entweder irdisch oder himmlisch. Living in heaven is by faith. Im Himmel zu leben ist durch Glauben. Tun wir das. You believe. Du glaubst. You believe you are saved. Du glaubst, dass du errettet bist. You believe you have been delivered. Du glaubst, dass du erlöst bist. You believe you are a son of God. Du glaubst, dass du ein Sohn Gottes bist. You believe your name is written in heaven. Du glaubst, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. That in Christ's word is belief. In der Welt von Christus müssen wir glauben. You believe you are rich. Wir glauben, dass wir reich sind. Though your account is saying nothing. Obwohl in deinem Konto ein dickes Minus ist. You believe you are saved. Though you are your name is written in heaven. Though you have not even seen it. Du glaubst, dass dein Name im Himmel geschrieben steht. Your every all problem is all over you. Obwohl du keine Kopie davon hast. But you still believe you are saved. Genauso glaubst du, dass du errettet bist, obwohl du vielleicht Probleme in deinem Leben hast. Christ's word. Die Welt von Christus ist eine Glaubenswelt. Believe is how you receive it. Und durch Glauben empfangen wir dort. In the natural world, you have to walk and walk. In der natürlichen Welt musst du arbeiten und schuften. You go to school, you know, but in Christ's word, it's only believe. Aber in Christus glauben wir einfach nur. And that's why there is nothing like pay. It's belief. Deswegen da heißt es nicht zahlen, sondern da heißt es glauben. Amen. Amen. Your husband loves you by faith. Dein Ehemann liebt dich durch Glauben. And not by sight. Und nicht per Sicht. And you loving your husband should be by faith and not by sight. Und du liebst deinen Ehemann auch nur per Glauben, nicht per Sicht. If he tell you he loves you or not, wenn er dir sagt, er liebt dich oder nicht, ist es egal. You believe he loves you. Du glaubst, dass er dich liebt. It's not because of the outside, but because of the Christ inside. Jesus Christus in dieser Person. Is somebody getting it? Amen. What brought you together is the Christ inside. Was euch zusammengebracht hat, ist Christus in euch. Getting it. The Christ inside is what brought Christus you together. In euch ist das, was euch if you walk by faith, you might not even be married. Weil wenn du or by sight, sorry. If you walk by sight, you might not. If you walk by sight, you will not choose him. Or he will not choose you. Gehen würdest du dich vielleicht nicht mehr für diese Person entscheiden? Getting it. If I walk by sight, hey. Wenn ich per Sicht gehen würde, who will I choose? Für wen würde ich mich entscheiden? It is by faith. Durch Glauben machen wir alles. Amen. Amen. You believe he loves you. Wir glauben, dass er uns liebt. Our relationship with Christ is by faith. Unsere Beziehung mit Christus ist durch Glauben. Our relationship with our husband unsere is by Beziehung faith. Mit unserem Ehemann sollte auch durch Glauben sein. Our relationship with one another should be by faith. Miteinander sollte durch Glauben sein. Stop looking at the flesh. Hör auf, die Taten zu schauen. Amen. Das Fleisch zu schauen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, God kind of love is never by five senses. Gottes Liebe ist nicht durch die fünf Sinne. You don't feel God love you. Wir fühlen nicht, dass Gott uns liebt. You know, people want to move by feeling. Leute wollen durch Gefühle leben. You ever feel God love you? Fühlst du, dass Gott dich liebt? It's not by feeling. Das you believe. Nicht durch Gefühle, sondern du glaubst, dass er dich liebt. With this, you will know that the fake love is everywhere. Deswegen, so erkennst du das? That is based on feeling. Dass diese Liebe, die I don't feel anything for him. I don't feel anything for her. Falsch ist. That does not mean you are not husband or wife. Nur weil du keine Gefühle für diese Person hast, heißt nicht, dass diese Person nicht dein Ehemann ist. And that you feel something for one another does not mean you are husband or wife. Weil ihr Gefühle füreinander habt, heißt auch nicht, dass ihr Ehemann und Ehefrau seid. You never feel God love you. Wir fühlen die love you. Liebe Gottes nicht, aber er liebt uns. You never hear that voice telling you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you everywhere. But he loves you. Wir hören diese Stimme nicht, die uns das sagt, aber wir wissen, dass er uns liebt. Don't allow your action to be flesh. Lass dich zu, dass allow it to be this. Handlungen fleischlich sind. Lass zu, dass sie geistlich sind. Are we getting something here? Mm. Amen. Amen. You don't feel God love you. You don't feel it. You believe He loves Gottes Liebe you. Nicht, sondern du glaubst Gottes Liebe. So also your husband, genau your wife. Genau bei einem Ehepartner. You know, we want to see the action. Wir wollen Taten sehen. I don't need any action. Ich brauche keine Taten. I believe. Ich glaube. Amen. Amen. The love of Christ is never by feeling. Die Liebe von Christus ist nie durch Gefühle. The feeling brings you together. Wenn Gefühle euch zusammenbringen. That same feeling is going to divide you. Wenn Gefühle euch auch wieder euch auseinanderbringen. Going to separate you. Sie werden euch trennen. Whatever, and you know, except Christ, he said, what God has joined together. Das was that's what man can not put asunder. Das kann einen Menschen nicht trennen, was Christus zusammengeführt hat. It's not what feeling has brought together. Was Gefühle or what baby or what, you know, there are lots of things that bring them together. Es gibt viele Dinge, die Menschen heute zusammenführen. Praise the Lord. Halleluja. The love of Christ brings everything to manifestation. Die Liebe von Christus manifestiert alles. Choosing Him brings things into manifestation. Manifestiert Dinge. It takes away the evil things. Es nimmt das Böse hinweg. Learn to choose Christ. Lerne dich für Christus zu entscheiden. It protects you. It's your protection. For your protection. Es ist zu deinem persönlichen. It takes away the evil things. Es nimmt das Böse weg. Amen. Amen. And His own remains. Und sein eigenes bleibt. Praise the Lord. Hallelujah. Christ loving us is not by miracle. How many miracles in our life? Christus, die Liebe von Christus ist nicht an den Wundern in unserem Leben zu messen. How many cars we have? How many children we have? Oder an den Autos in unserem Leben zu messen oder an den Kindern zu messen, die wir haben. Amen. That is not Christ's love. Daran messen wir Gottes Liebe nicht. That is not the measurement of His love. Das ist nicht die Messung seiner Liebe, das Maß seiner Liebe. Paul did not have any children. Paulus hatte keine Kinder. Have one, but hatte keine Christ Frau. Loved him. Aber Christus hat ihn geliebt. Somebody getting it? He did not marry. Er hat nicht geheiratet. But Christ loved aber Christus him. Hat ihn geliebt. You know, religion called miracle the blessing of the Lord. Religion sagt, Wunder sind ein Segen des Herrn. Amen. Amen. You know, Christ loves you is not by I am not sick. Oder deine Liebe ist auch nicht an deiner Gesundheit zu messen. I don't have virus. Ich habe kein Virus. Or whatever is outside. Ich habe keine andere. I don't have them. You know, das alles because nicht. It's not that is not. Aber das heißt so nicht. Kind of love. Das ist nicht das Maß seiner Liebe für dich. Amen. Amen. He protects you. Er beschützt dich. That you have the virus does not mean he don't love you. Aber nur weil du den Virus beispielsweise hast, heißt nicht, dass er dich nicht liebt. That you don't have children does not mean he don't love you. Aber weil du kinderlos bist, heißt nicht, dass er dich nicht liebt. The Christ in your husband is the one that loves you and that is unconditional. It is not based on things. Christus in deinem Ehemann ist der, der dich liebt. Und das ist nicht auf Dingen zu, das basiert nicht auf Dingen. Also Christus in deinem Ehemann ist der, der dich liebt. Und das basiert nicht auf Dingen. Amen. Amen. Stop walking by sight. Hör auf, per Sicht zu wandeln. Stop pursuing sight. Hör auf, die Sicht zu suchen. Stop pursuing manifestation. Hör auf, die Manifestation zu suchen. Let it be Christ. Dass es Christus ist. That is everything. Der alles ist für dich. Aber wenn Gott uns doch, also der hat mir meinen Ehemann gegeben, ne? Mhm. Und es ist doch zwar geistlich, aber die Liebe dahinter ist ja trotzdem eine Frucht. Also, genau. Und du sagst jetzt gerade, sehe in deinem Mann, dass der Herr dich liebt, zum Beispiel. Mhm. Und wenn, sagen wir mal so, du diese Liebe nicht siehst, zum Beispiel, wenn er dich, sagen wir mal so, ganz hardcore, der ignoriert dich. Oder so. It doesn't matter. If he, you know, you see, you know, there is what is called the root and the fruit. Bist du fertig mit dem, was du sagen wolltest? Ah, wie finde ich? Nein, noch nicht gerade. Also ich, ja genau, also eigentlich schon. Ja. Okay. Also ich will halt so sehen, wenn er ist doch mein Ehemann und ich sehe und er ignoriert mich zum Beispiel oder okay. Ich sehe diese Früchte nicht zum Beispiel, ne? Also heißt es, wir interessieren uns nicht mehr über die Früchte, weil dennoch kommt es ja, weißt du, also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ja, yeah, yeah, I understand you. Okay. You know, there's what is called the root and the fruit. Es gibt die Wurzel und die Frucht. He says, seek ye first the kingdom of God. Wir sollen nach dem Königreich Gottes suchen. The fruit will be added unto you. Und die Frucht wird hinzugefügt. Amen. Amen. You don't allow your focus to be on the fruit. Lass dich zu, dass dein Fokus auf der Frucht liegt. Allow your focus to be on the dein root. Dein Fokus sollte auf der Wurzel liegen. Christ love you. Dass Christus dich liebt. Das sollte die Wurzel sein. And then, you know, that, that is faith. Und das ist Glauben. And that is what brings out the answer. Und das bringt das Äußere hervor. Is somebody getting it? Amen. But our focus is always aber on the unser Fokus liegt immer auf der Frucht. We leave the fruit. We leave the root. Die Wurzel ist uns egal. He says, seek first. You know, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God. Aber die Bibel sagt, wir sollen nach seiner Gerechtigkeit suchen. Nach seiner Gerechtigkeit. That should be your goal. Das sollte unser That should be your concentration. Darauf sollten wir uns konzentrieren. You understand? That is the root. Das ist That Wurzel. Is the principle. Das sind die Prinzipien. You see, but when you said all others. Alles andere. We pursue you wird dann, and overtake it. Wird dann folgen. They are the ones who pursue Sie you and not you pursuing hinterherjagen und nicht du it. My husband tell me I love you should be what pursues you and not you pursuing it. Die Liebe deines Ehemannes für dich ist das, was dir hinterherjagen sollte und nicht etwas, wonach du hinterherjagst, dass er dich liebt. Eine question again. Ja, Schat. Nur, also du meinst, wenn mein Fokus darauf ist, wenn ich möchte einen Ehemann habe oder sagen wir auch mein Studium oder so, wenn mein Fokus darauf ist, dass Jesus Christus mich liebt und Jesus Christus mein Bestehen ist und Jesus Christus mein Motiv ist, du sagst, dann ist es sowieso hundertprozentig, dass diese ganze Früchte, dieses Sama, all things work together for good. Sama, passt, kommt zu dir dann automatisch. Oh, is, you know, wenn es nicht so ist, sorry, Mama, wenn es nicht so ist, dann sagst du, das bedeutet, dass mein Motiv nicht auf die Wurzel ist. Also that is if you are not getting the fruit. Yeah. It means your motive is not is not on the root. Is it so? But yeah and nine. Let me explain something here. Yeah, but if yeah. your yeah, if let me say something here. If for example that your husband is not getting your attention. Even if your attention is not, that your husband is not getting your attention, does not mean your fruit is not Christ. Nur you are not seeing the root. Wenn dein Ehemann dich zum Beispiel ignoriert, heißt das nicht, dass dich ignoriert, weil dein Fokus nicht auf Christus ist. Satan can fight you if you are even following Christ. Weil der Teufel kann dich auch angreifen, während du gerade Christus folgst. Even Satan fights you more than fights you if you are of Christ than when you are not of Christ. Und er wird dich sogar noch mehr angreifen, wenn du in Christus bist und in Christus wandelst, als wenn du es nicht tust. If marriage is ordained by Christ. Wenn eine Ehe von Christus fight is more than fight the natural marriage. Wird der Teufel diese Ehe mehr angreifen als natürliche, irdische Ehen? Das ist normal. I don't know if somebody's getting it. He's going to fight it. Er wird sie angreifen. He knows that you are against him. Weil er weiß, dass diese Bindung gegen den Teufel. He knows that people will throw you come to Christ. Er weiß, dass diese Bindung dafür sorgt, dass andere Menschen zu Jesus Christus kommen. Amen. He will want to stop it. Wird er sie aufhalten? He knows if he can stop you, he can stop many. Weil er weiß, dass wenn er euch beide zerstört, diese Ehe zerstört, zerstört er noch andere Leute damit. Then also, you know, I said yes and no. Ich habe eben ja und nein gesagt. Yes, because you know, if you are pursuing the flesh, you cannot inherit the kingdom. Ja, weil wenn du zum Beispiel hinter dem Fleisch her bist, kannst du das Königreich Gottes nicht erben. Is somebody getting it? If you are pursuing the flesh, hinter dem Fleisch. For you, it's all about. It should tell you, I love you. All you are the manifesto, this demonstration of it. Dass dein Ehemann einfach funktioniert. Satan know your joy. Der Teufel weiß, was deine Freude your joy is based on that. Er weiß, dass deine Freude darauf basiert ist, dass dein Ehepartner funktioniert. He know how to control your joy und dann weiß and your er peace. Auch, wie er dich kontrollieren your kann. Joy and your sadness. Wie er deine Freude und deine Traurigkeit kontrollieren kann, manipulieren kann durch diese Person. But if for you Christ is your joy, your aber peace, your Christus everything. Dein Ein und Alles Satan ist, is disappointed. Kann der Teufel drehen und wenden, wie er will. Er wird sich die Zähne ausbeißen. He change your husband to this or that. It doesn't matter. Er wird deinen Ehemann auf den Kopf stellen. Das ist amen. Your husband is telling you I love you or not. It doesn't matter. Ob er sagt, ich liebe dich, aber es nicht the sagt. The fruit you are seeing it or not. It doesn't matter. Ob du es siehst oder nicht siehst, ist egal. He knows he's wasting his time. Der Teufel weiß dann, dass er seine Zeit verschwendet. Somebody, are you getting something? Ja. And I don't think he loves wasting his time. Und ich glaube, dass er es liebt, seine Zeit zu verschwenden. Yes, Jenny. Mm. It seems we have questions a lot here. Also das ist keine Frage. Ich will nur wissen, ob ich das richtig verstanden habe. Okay. Das Wort Gottes sagt ja, dass anhand eurer Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Das sagt ja schon, dass es ist nicht egal, wie wir uns behandeln. Okay. Gott möchte schon, dass wir uns lieben. Ja. Aber diese Liebe, it's not the love of this world. Genau, diese Liebe kommt ja nur, weil du if your focus Christus, is Christ, genau, weil ja. Christus dich zuerst geliebt hat und dein Fokus darauf liegt. Dadurch kannst du andere Leute lieben. Aber viele lesen diesen Vers und versuchen dann von sich selbst aus zu love. Und das ist ja das, that is the problem. Das ist das Problem, problem, weil yeah. dann siehst du ja auch nur das Fleisch. Aber wenn du Christus siehst und seine Liebe siehst und die auch in deinen Geschwistern siehst oder in deinem Ehemann, dann wirst du ja auch ganz anders lieben. Es ist ja auch egal, was diese Person sagt oder nicht sagt. Very good, yeah, it's true. You know, Christ's love is unconditional love. Die Liebe von Christus ist bedingungslos. How you believe he loves you, that's how you are going to love others. Und wie du diese Liebe akzeptierst, ist auch das Maß der Liebe, die du auch weitergeben wirst an andere. You are going to give what you have. Denn du kannst nur das weitergeben, was du empfangen if hast. If you believe Christ loves you with conditions. Wenn du glaubst, dass Jesus dich mit Bedingungen liebt. That is, if you make mistakes, he will punish you. Dass wenn du Fehler begehst, hasst dich Jesus. That's how you are going to love your husband, your wife. Dann wirst du auch andere Menschen in deinem Leben genauso lieben. Wenn sie funktionieren, liebst du sie. Wenn sie nicht funktionieren, hasst du sie. But if you believe he loves you unconditionally. Aber du glaubst, dass Jesus dich bedingungslos liebt. Even when people are they are not loving wenn you, Leute dich ausnutzen. I just put it in another way. Und dich hassen, wirst du sie dennoch lieben. Ja. Das, was Jenny gerade gesagt hat, ist auf jeden Fall sehr richtig, weil das, was Mama gerade erklärt, ist sozusagen für die Person, dass sie sich auf Christus fokussieren soll. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel der andere Part nicht seinen Part in Christus machen soll. Also if you know everybody should play his own part. Yes. You play your part, you play your part, you play your part. Genau. If you play your part, Christ is in the middle. He's the one that brings you together. Genau. It's not one part playing it, the other one. It's just general that we play our part. Ja, genau. Und was ich es geht darum, dass jeder muss auf den Heiligen Geist hören und sich vom Heiligen Geist führen und lenken lassen. Genau. Keiner kann sagen, weil die andere Person auf Christus hört, muss ich nicht mehr auf Christus hören. Genau, und was zum Beispiel, also nur, dass das nochmal klar wird, dass Mama gerade erklärt, was passiert, wenn es sozusagen nicht, wenn beide nicht in Christus sind, sondern dass du deinen Fokus, egal ob diese Ehe sozusagen funktioniert oder nicht funktioniert, dass du deine Zufriedenheit in Christus behältst. Auch wenn er dir zum Beispiel nicht sagt, ich liebe dich oder das und das, auch wenn das nicht richtig ist, dass das That does not mean you don't believe. Genau. Also, dass das nochmal klar wird. Deswegen habe ich diesen Vers extra genannt, weil nicht, dass man denkt, dass in der Ehe sollen wir uns schlecht behandeln und alles, wir sollen uns nicht lieben. Hauptsache, du siehst Christus in der Person. Nee, mir ging es nur darum zu verstehen, sozusagen, sagen wir so, in diesem Beispiel meine Rolle, jetzt nicht nur in Ehe, auch im Studium, dass auch egal wie, aber auch in Ehe, zum Beispiel unabhängig von dem, was er macht, schon mal von meinem Mann, ignoriert mich, deswegen habe ich ja diesem Beispiel gesagt, ignoriert mich. Und das ist ja auch nicht richtig. Mhm. Aber dennoch versuche ich halt Christus zu sehen, selbst wenn ich die Früchte nicht sehe. Also ja, man denkt ja manchmal, ja okay, da müsste doch die Früchte auch sichtbar sein. Aber nämlich kann mir eigentlich egal sein, weil Christus ja meine Zufriedenheit ist. Deswegen habe ich auch extra gefragt, was ist aber, wenn Christus immer noch meine Zufriedenheit ist und er aber trotzdem noch nichts. You cannot control anybody. You understand me? Yeah. All you need to do is just be praying for him. Yeah, du kannst niemanden. You understand me? That you are doing it is like I said to people in Nigeria, I preached to people and they were now as one family. And once somebody was telling me that he's playing his part, that the other one is not playing his part. I said that is not your business. Forget about him. You allow Christ to be your focus. Ich habe auch in Nigeria zu einer Familie gepredigt und auch zu denen gesagt, dass selbst wenn jemand anderes nicht das tut, was Christus ihm befohlen hat, entschuldigt das nicht dein Ungehorsam. Du musst dennoch Christus folgen und dennoch gehorchen. It's like you go to school, you fail, you still believe Jesus loves you. Zum Beispiel, du gehst zur Schule, you fail your exam. Du hast eine Prüfung geschrieben und hast sie verhauen, aber dennoch glaubst du an Jesus Christus. After some years, you still fail it again, but you still believe he loves you. Fällst du wieder durch, aber du glaubst dennoch, dass Jesus Christus dich liebt. You know, you don't say because you failed, then I just say, he doesn't love me, he still loves you. That love is still there, the love of Christ is still there. And that is the love he has for you. Du fragst ja Jesus Christus auch nicht wegen Ergebnissen. As you keep on believing Christ, you are going to, it's impossible never to see the manifestation. Und während wir weiterhin an Christus glauben, ist es auch unmöglich, dass diese Manifestation sich nicht zeigt. Stop pursuing the outside. Aber wir müssen aufhören, hinter der Manifestation herzugehen. Let it be Christ. Lass zu, dass es Christus alleine ist. Amen. He loves you. That's your husband love. If he will, dieser Ehemann liebt dich, auch wenn er es nicht sagt. The Christ in Christus in ihm is your love. Ist seine Liebe für dich. Amen. Amen. You know, here they are used to saying it. Hier in Europa ist man daran gewöhnt, das zu sagen. In Africa, I've said this several times. I never heard it from my mother. I love your father. Ich habe noch nie von meiner Mutter damals gehört, dass sie meinen Vater liebt. Oh, the both of them telling one, I love you. Was sie einander sagen, dass ich liebe dich. Das habe ich noch nie gehört dort. You know, it's like Africans love is even closer to God, more than European love. Und dann scheint es so, als ob die Liebe, die man in Afrika sieht, irgendwie näher an der Liebe, die Gottes ist, als die Liebe, die man in Europa sieht. They never care if their husband married 3 wives, 4 wives, whatever. They are still there. Weil zum Beispiel in Afrika, da ist deren Ehefrau, egal ob der Ehemann noch eine 4., 5. Oh, say it 100 times. They are still there. Anheiratet. But here, you don't say it is a no to divorce. Wenn du es nicht sagst, ich liebe dich, reicht das, dich zu scheiden? I don't know. Aber Mama, are you not tired of all this? I love you every year, every day, every second by day. Every minute by minute. Mm-hmm. What is it? You know, I know. Mama, I'm not saying it's not good. I hear it's good. Thank you. Thank you, sir. Thank you. But if you don't tell me, it should not bother me. You understand me? If you don't tell me, it should not make me sad that I'm sad. It's not. It's almost. It's stealing my joy, my peace. That is where it's wrong. Es sollte einfach nicht der Grundbaustein deiner Beziehung sein. Es sollte nicht etwas sein, was, wenn es nicht da ist, es dich kaputt macht von innen, dich zerreißt. You are so sad that people can see it and people are almost coming to settle and to just say what is happening. And they are condemning this, they are bringing this one up. You know, why don't you just see the love of Christ in that, in your husband that in spite of everything, he still loves me. Wieso siehst du die Liebe von Christus in dieser Person? Ja, was ich dazu sagen will, was du meintest mit der Liebe, die es zum Beispiel in Nigeria gibt, versus hier, ist, hier ist es vielleicht diese Liebe so eins gegen eins, aber es gibt ja auch, der Teufel findet immer was. Zum Beispiel, vielleicht ist es in Nigeria egal, wenn 3 oder 4 andere Frauen mit dabei sind, aber was passiert, wenn der Mann die Kohle nicht mit nach Hause bringt? If the money is not there. If the knife, okay. Each and every one of them make money, go to market and... The man does not even give them money. No, look at what he's saying. You know, it's here, Europe. No, let me tell you. Because, I don't know. Maybe we don't even finish this message. Mama, warte. Okay. Yeah, they don't think of their husband. Okay. Like my mother. You go to market and bring money home. Okay. And for all the wives. You have your, they will give you have your. If you are selling tomato, be selling tomatoes and be bringing money home for the family. Also es geht da nicht it's um, not the man that is to feed this. Except if the man have yes, he's a president, he's a governor, he's a this, he's a that, But if not, if you have 2-3 wives, it's as if you are not even responsible for them, because those people, those 2 wives. Their children, there's a part the man play. There's a part the woman play also. My mother was responsible for our food, my food in body house. But my father was responsible for the school fees. Kannst du kurz erklären? You understand me? Yeah, also jeder hat einfach... Okay, aber was ich... Leute, hör zu. Also, nochmal. Nini hat ja gerade gesagt, dass diese Frauen, die bei ihrem Mann bleiben, obwohl ihr Mann noch mehr Frauen geheiratet hat, und man dann vielleicht die 4., 5. angeheiratete Frau ist, dass viele von denen machen das nicht grundsätzlich aus Geldgründen, weil oft diese Frauen dann für sich selbst verantwortlich sind. Und dann diese Frau, zum Beispiel die erste Frau ist dafür da, keine Ahnung, Mangos auf dem Markt zu verkaufen, die zweite Frau ist dazu da, Tomaten zu verkaufen. Also jeder hat seine eigene Aufgabe in dieser Familie sozusagen. Und bei mir in der Familie, also ich spreche jetzt von Mamas Sicht, war das so, dass mein Vater war für Schulgebühren verantwortlich und er musste immer die Schulgebühren für uns bezahlen, weil ich auf einem Internat war. Mhm. Aber meine Mutter beispielsweise war für das Essen verantwortlich. Ja. Sie musste immer gucken, die Biscuits and everything are going to take the food. Sie musste zum Beispiel mit die clothes also. My mother responsible for that. My father says for school fees that is my own. Genau. Sie musste darauf achten, dass ich genug zu essen habe für in der Schule, dass ich saubere Klamotten habe in der Schule. Und auch genauso hatten alle except school uniform. My father paid. But to wear ordinary dress like this is my mother. Also jeder hat so da seine Aufgabe. Was ich nur dazu sagen will, ist, dass trotzdem auch diese Art und Weise ist einfach vom Teufel. Ja, yeah, no, I'm not saying it's from Christ. Ja, yeah, ich weiß, genau. To have many... Jesus said, is it not in Matthew? If you look at it in Matthew 19. Matthew 19, Jesus Christ. Darf nicht mal einen Satz sagen? It's Matthew 19. Go to Matthew 19, please. Look at what Jesus said. Was jetzt noch von Mangos und Tomaten auf dem Markt? Matthew 19. Matthew 19. Matthäus 18. 19. Matthäus 19. Matthew 19. If we read from verse 1, let me quickly just read. And it came to pass that when Jesus had finished these things, he departed from Galilee and came into the coast of Judea beyond Jordan. A great multitude followed him, and he healed them there. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and their twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. So it's supposed to be one. Deswegen sollte es ein Mann und eine Frau sein in einer Ehe. Amen. So, but you know, God, because of the hardness of their heart, it's aber die Verhärtung ihrer Herzen. He allowed it in Old Testament. Gab es im Alten Testament? Amen. David did not marry one. Mehrere Frauen zu haben. Abraham did not even marry bei David one. War das so, bei Abraham. Don't look at all of them. Bei vielen war das so im Alten Testament, dass sie mehrere Frauen hatten. Amen. So, you can see that it's not what you do, it's what you believe. Es geht nicht um das, was wir tun, sondern das, was wir glauben. If you believe Christ. Wenn wir an Christus glauben. I don't want to go to the other side. Amen. Amen. You believe Christ. Wir glauben an Jesus Christus. Any other question, then I wish you go forward. Eh? Weiter forward. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the period we are now is the period of mercy and grace. Wir sind in der Zeit von Barmherzigkeit und Gnade. Mercy and grace. Yeah. Jennifer. Praise the Lord. Amen. That is the period we are now. Das ist die Zeit, in der wir jetzt sind. Amen. Amen. And it's so wonderful. Und sie ist wundervoll. To be in that period. In dieser Zeit zu sein. There you find. It's like this place, Hebrew 4. Go to Hebrew 4. And see this time we are now. It's there. Hebrew 4. Hebrew 4, the last verse. Let us therefore come boldly. Hebräer 4, Vers 16. Unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Grace and mercy. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebrew 4, 16. Let us therefore come boldly. Boldly unto the throne of grace. Zum Thron der Gnade. His grace that qualifies us. Die Gnade, die uns qualifiziert. Amen. Amen. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. The period we are, die Zeit, in der wir sind, is a wonderful period. Es ist eine wundervolle Zeit. David dreamt to be in the, to have this period. David hat davon geträumt, dass er in dieser Zeit ist. The blessed are those that have, you know, in our days, Romans 4. In Hebräer 4 steht das. Romans 4. Look at what David said. In Römer 4. No, here it talks about work. And grace. Geht's um Arbeit und Gnade. If we also read from verse 1 so that you understand it better. He said, what shall we say then? That Abraham, our father, as pertained to the flesh, have found. For if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. For what says the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Believing God is our righteousness. An Gott zu glauben, so and not feeding the poor. Und nicht die Armen zu speisen. Amen. Amen. Believing God. An Gott believing zu Christ. You believe Christ. Sie glauben, and Christ feed the poor. Und Christus versorgt die Armen. And the poor praise Christ. Und die Armen and not praise you. Und nicht dich. Is somebody getting it? You believe Christ. Wir glauben an Christus. And Christ feeds the poor. Und Christus versorgt die Armen. Amen. And the poor praise Christ. Die Armen preisen Christus. And not praising you. Und preisen nicht dich. If you believe Christ, you will give them Christ. Wenn du an Christus glaubst, wirst du Christ geben. Will be the one feeding them. Und Christus wird derjenige sein, der and sie versorgt. Will be singing the praise of Christ and not und sie the werden Christus loben und nicht dich loben. Today singing the praise of und heute lobt man Menschen. Somebody getting it. That is why it is not living godly without Christ Jesus. Deswegen ist es gottesfürchtig leben, aber nicht ohne Christus. It's all those who live godly in Christ Jesus who suffer persecution. Amen. Alle, die gottesfürchtig leben in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Then in verse 4, it said, now, to him that walketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. If God is going to pay you according to your work, wenn Christus dich bezahlt nach deinen Werken, it's no longer grace, it's ist es nicht mehr Gnade, it's owing you something. Sondern ist es eine Schuld. But to him that walketh not, but believe on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without works. Just believe in him, that is all. Einfach an ihn zu glauben, das because if you believe him, glauben, your action will be him. He will now be the one acting through you. Wird derjenige sein, der durch uns handelt. Is somebody getting it? If you don't believe him, you will be the one walking. An ihn glaubst, wirst du aus dir selbst heraus handeln. And I say it's not about the work, it's about who you believe. Deswegen geht es nicht um die Werke, sondern das, was du glaubst. If you believe Christ, Christ will now be the one walking through you. Wenn du an Christus glaubst, ist derjenige, der dann durch dich lebt. And the other man that did not believe Christ, he is the one walking. Aber you know, we can have the same result, but who is doing the job? Aber der andere Mensch, der nicht an Christus glaubt, er arbeitet aus sich selbst heraus. Wir können die gleichen Sachen machen, aber aus wer arbeitet durch uns? I don't know if you are getting it. If I am going to praise my life, I'm going to praise the Christ in my life. Wenn ich mein Leben, wenn ich Gott für mein Leben dankbar bin, dann preise ich Jesus Christus dafür, nicht mich selbst dafür. Anytime I praise, I never praise any flesh. Ich praise the Christ in me. Nicht mein Fleisch, sondern Christus in mir. Amen. Amen. Because the Christ in me is like the plane. You are not the one flying. If you are an aeroplane. Wie in einem Flugzeug. You are not the one flying. Do you know how you know you are not the one flying? Come out of the plane. Wenn wir in einem Flugzeug sitzen, then it's so high. Sind then wir you know that you are not the one flying. Nicht diejenigen, it's the plane that is flying. Die fliegen. So also, the Christ in me genauso wie Christus is the one in mir. Doing the job. Christus in mir ist derjenige, der die Werke vollrichtet. Nicht ich selber tue diese Sachen. Allow Christ to do it, or you are the one doing it. Who is doing it? Zulassen, dass Christus es macht, oder es selber tun. Then David in verse 6 said, even as David also described the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without works, saying, blessed are they whose iniquity are forgiven, and whose sin are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Commend this blessedness then upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also. For we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. Let me go. I'll continue. If not, we'll not. I want to go to some extent. What's the time? Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I hope you understand the message. Ich hoffe, ihr versteht die Predigt heute. God's love is not sick. Gottes Liebe ist nicht wegen, weil du gesund bist. Ah, you know, I don't have debts to pay. Gottes not owing anybody. Gottes Liebe zeigt sich in deinem Leben, weil du keine Schulden hast. Oh, I'm married. I have children. Gottes Liebe zeigt sich auch nicht in deinem Leben, weil du verheiratet bist. Und Kinder Prostitute, hast. They have children. Prostituierte haben auch Kinder. That you have children is not new. Dass du Kinder hast, ist nichts Neues auf dieser Welt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And if you look at the other side, Paul did not have any. Und wenn wir es auf der anderen Seite betrachten, that does not mean God does not love him. Hat auch keine Kinder. Das heißt nicht, dass Gott ihn nicht geliebt hat. Amen. Amen. It's not about the material. Es geht nicht um die materiellen Dinge. Amen. Amen. And so our blessing is not about material. Unser Segen basiert auch nicht. Our victory is not about material. Unser Sieg basiert nicht auf materiellen. My victory is not. My husband is telling me I love you. Mein Sieg liegt nicht daran, dass mein Ehemann mir seine Liebe jeden Tag gesteht. If you say it, I love it. But if he doesn't say it, I still love him. Und wenn er es nicht sagt, liebe ich ihn dennoch. It should not offend me. Das sollte mich nicht provozieren. I should not be provoked. Is somebody getting it? It should not turn to be a problem in my life. Es sollte kein Problem in meinem Leben sein. Now Satan, through it, is rejoicing everywhere. Dadurch sich freut. Amen. Learn to choose Christ. Lernt euch für Christus zu entscheiden. Believe him and obey. Glaubt ihn und gehorcht ihm. He doesn't put on this world today. He doesn't pay attention to me any longer. He's doing this. It's all about him. Is he the one that died for you? Welt geht es so oft um diese Beziehung, um das, was der Mensch macht oder nicht macht. Is he the one that died for you? Ist diese Person für dich gestorben? Why don't you take your focus to him who died for you? Augen nicht auf die Person, die für dich gestorben ist. That is how you come to him with your body. So kommst du mit Jesus, mit deiner Last, mit deinen Sorgen, mit deiner Arbeit. And I will give you rest. Damit Jesus dir Ruhe geben kann. Stop thinking of them. Stop thinking of about those who offend you. Who did this to you? Who did? Let Christ go to Christ. Wir müssen diese Leute loslassen, die uns so viel Schmerz oder die uns so enttäuscht oder wütend gemacht haben. Stop thinking of those. Wir müssen das loslassen, die Leute, die uns beklaut haben, die uns betrogen haben. Die uns ausgerüstet haben. Wir müssen unsere Gedanken auf Christ legen. So übergeben wir diese Menschen Jesus Christus. Weil jedes Herz liegt in seiner Hand. But because we are the one doing the job. We tie the Holy Ghost hand never to do the job. Diese Leute zu bearbeiten und irgendwas zu machen und deswegen kann der Heilige Geist nicht mehr arbeiten. The Holy Spirit listen to Jesus Christ. Der Heilige Geist hört Jesus Christus zu. It's only Jesus Christ that he listen to. Er gehorcht Jesus Christus. And not to the flesh. Und nicht dem Fleisch. Amen. Amen. If you go to John 16, maybe we should go there now. I have it later, but let us go there now because the time is no longer there. Know the job of the Holy Spirit. Kenne die Aufgabe des Heiligen Geistes. His job is always to bring you back to Christ. Seine Aufgabe ist es, uns immer wieder zu Christus zurückzubringen. To bring you, it is like Navi, you know Navi. Wie ein Navi. You know when you miss the road, it's taking you back. Wenn it's du dich verfährst, dann wird dich wieder zurück auf die Route. Das ist der Heilige Geist. Amen. Amen. You are going by his coming, because he has his own. God and Jesus, they sent him Gott und Jesus to come and finish, to come and do and finish the work that needs to be done. Um das Werk zu verbringen, was hier verbracht werden muss. Amen. Amen. Go to John 16. Johannes 16. Jesus introduced him. And Jesus stellt den Heiligen Geist vor. His job. John 16. Johannes 16. Are we there, please? John 16. From, let me see. He said from verse 7, nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Jesus sent him to us. Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt. To come and finish his job. Damit er kommt und das Werk vollbringt. Without him, it is impossible to work for God. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht für Gott arbeiten. He's the one working. Er ist derjenige, der arbeitet. Working in you and working in through you. In dir und durch dich hindurch. That you have to allow him. Aber es muss, das musst du zulassen. That you are born again does not mean he's the one working. Dass du wiedergeboren bist, heißt nicht, dass der Heilige Geist durch dich until arbeitet. Until you allow, you know that truth that is in your spirit. Diese Wahrheit, die and dein Geist ist. Musst du haben und glauben und danach handeln. The Holy Spirit, you tie the hand of the Holy Spirit. Erst dann lösen wir die Hände des Heiligen Geistes. A lot of us always quench the Holy Spirit. Aber oft betrüben wir den Heiligen Geist. Verse 8. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness. The world today, they don't know what is sin. Die Welt weiß nicht, was Sünde ist. They don't know what is righteousness. Sie wissen nicht, was Gerechtigkeit ist. They think the righteousness is just doing the right thing. What man called Gerechtigkeit writing. Bedeutet das, zu, das Richtige zu tun, was Menschen amen. Für richtig erachten. You know, the right, you know, somebody, people want to prove that they are good. Leute wollen beweisen, dass sie gute Menschen sind. Or sin because they believe not on me. That's the only sin. Das ist die einzige Sünde. You still believe Christ. You will not steal. You will not kill. You will not. You know all those things. You will just if light is on, there's no darkness. Wirst du auch diese Sünden nicht mehr begehren? Wenn das Licht an ist, wird die Dunkelheit weichen. Your focus should not be. I don't want to sin. Dein Fokus sollte nicht darauf liegen, dass du nicht mehr sündigen willst. Your focus should be what he did for dein Fokus muss auf dem liegen, was Jesus Christus für dich getan hat, dass er dich liebt und dass er für dich gestorben ist. Und darauf sollte dein Fokus sein. If your mind is full of wenn deine Gedanken voll sind von Jesus Christus, dann wirst du dich auch nicht daran erinnern, all diese Sünden zu tun. But if your mind is empty aber wenn deine him, Gedanken without him, ohne Jesus sind, you know, there's a saying in the world, they say, an idle man is the devil's worship. I don't know if you have heard it before. Es gibt ein Sprichwort, was sozusagen sagt, dass wenn unsere Gedanken leer stehen, dann kann der Teufel dort sehr gut arbeiten. If Christ is not your mind, Satan wenn Christus nicht unsere Gedanken ist, wird der Teufel unsere Gedanken rumspielen. Let your heart be full of lass zu, dass dein Herz voll ist von Jesus. Amen. Amen. Take your heart away from whatever desire. You desire. Nimm dein Herz weg von your result, your Wünschen, exam, your, von Ergebnissen. That is how the Lord directs your so life. Führt der Herr unser Leben, wenn wir zulassen, dass er unser Herz erfüllt. You know, you can read and read and read and not even understand. Wir können so viel lernen und verstehen noch nicht mal während des Lernens. And in class you don't even know what to write to fail. Und im Unterricht weißt du nicht mal, in der Prüfung weißt du gar nicht, was because du schreiben for you it's all about to pass. Weil dir geht es eigentlich nur ums Bestehen. If you allow it to be he, wenn du zulässt, dass es Jesus he ist, wird er dich leiten. Amen. Amen. Of sin because they believe not on me. The world today, they don't see this as sin. That diese if you don't believe Christ, it's a sin. Diese Welt sieht Unglauben an Jesus gar nicht als Sünde. That's the only sin. Aber das ist Sünde. It's not what man calls sin. It's what das ist nicht God das, was sin. Der Mensch Sünde nennt. God called this sin. Was Jesus Sünde nennt. Er sagt, das ist Sünde. The Bible, that's in 1 John. 1 John said, there is a sin that lead not to death. There is a sin that leads to death. In 1. Johannes steht, dass es eine Sünde gibt, I don't know if you have read it before. Die zum Tod führt. Und es gibt eine andere Sünde, die nicht zum Tod führt. Amen. Amen. What Christ calls sin was Christus Sünde nennt, and not Sünde. What man calls sin. Und nicht das, was der Mensch Sünde nennt. Religion today, we see, we know, if people. Then verse 10, of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. Then in verse 12, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. You can only understand things through the power of the Holy Spirit. Du kannst Dinge nur verstehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. If I tell you now, you cannot hear them. Wenn ich euch das jetzt sage, werdet ihr das nicht verstehen, weil ihr den Heiligen Geist nicht habt. You cannot understand them. You cannot get them. Ihr könnt das nicht verstehen. Your brain is too small. Der menschliche Verstand ist zu klein, um Christus zu verstehen. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. The power that raised Jesus from the dead. Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. You use to believe die nutzen wir, um an das Wort Gottes zu glauben. Somebody getting something. Praise the Lord. Halleluja. The power that raised Jesus die Kraft, from the dead. Die Jesus von den Toten auferweckt hat. Without that power, you can never become a son of God. Kannst du kein Sohn Gottes sein? It's a habit when he, the Spirit of Truth. You see what he called the name of the Holy Spirit. Der Geist the Spirit der Wahrheit. Of Truth. Das ist der Heilige Geist. That's why if you are your loved ones that you want, you, those you want to be saved. Die Menschen, die du errettet sehen willst. If you don't help them to know the truth. Wenn du nicht hilfst, die Wahrheit zu erkennen. And you tell them what they want to hear. Und du ihnen das gibst, was sie hören wollen. The Spirit of the of Truth. Der Geist der Wahrheit wird ihnen nicht helfen können. We are not there to convince them. Wir sind nicht da, um sie zu überzeugen. You tell them the truth. Wir sollen ihnen die Wahrheit the Holy Spirit use the der Heilige truth Geist to convince them. Wird diese Wahrheit nutzen, um sie zu überzeugen. Amen. Amen. Your job is not to convince. Deine Aufgabe you ist, force sie anybody zu überzeugen. Du kannst niemanden in Gottes It Königreich zwingen. Es kommt durch Offenbarung. Amen. Amen. You cannot argue somebody into Christ's world. Du kannst niemanden in Gottes Königreich reindiskutieren. Amen. Amen. Because God's word does not make any sense. Weil Gottes Wort macht keinen Sinn. For five senses is just meaningless. Für die fünf Sinne ist es bedeutungslos. It has to be by the Holy Ghost. Durch den Heiligen Geist geht das nur. If not, you cannot get it. Sonst wirst du es nicht verstehen. Praise the Lord. Halleluja. He said, the Spirit of Truth is come. He will guide you into all truth. All. In alle Wahrheit leiten, nicht nur in einige. All the truth. The Holy Ghost is to help der you Heilige to know Geist all the truth. Muss dir helfen, die ganze Wahrheit zu erkennen. And not your feeling. Und nicht deine Gefühle. And not what you hear. Nicht das, was du not hörst. Your five senses. Nicht deine fünf Sinne. But the Holy Ghost. Sondern der Heilige Geist. Is to reveal, to guide you into all truth. Muss all truth. Jegliche Wahrheit einführen. You know, people say they are confused. They don't know who is speaking the truth. Leute sagen, sie sind verwirrt. Sie wissen nicht, wer die Wahrheit spricht. You know why? Because you don't even you don't have the Spirit of Truth. Weil du den Geist der Wahrheit nicht hast. Go to the Spirit of Truth. Geh zum Geist der Wahrheit. He's the one to reveal all truth. Er ist derjenige, der dir alles will help you, will guide you into all truth. You know, if you are confused in two churches, wenn I don't know which of the two that weiß, I'm to go. In welche Gemeinde some people hast. Have three, four. I don't know the one that I'm to go. You know, he said this. Only said the Holy Spirit will guide you into. Der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit einleiten. If you desire him, wenn du ihn suchst. If you are hungry of him, wenn du nach ihm durstest. He speaks to us through being hungry of him. Weil er spricht. The question is, are you hungry of Christ? Wenn wir Christus wirklich suchen. Is he the one you value? Ist er derjenige, den wir wertschätzen? You know, some of us we value big churches. Viele von uns wir big church, you know, große big church. Gemeinden. You know, there are many girls we can choose. Da sind viele Frauen, bei denen man sich aussuchen kann. Or many men you can. Oder you know, viele Männer, you value. Die man heiraten könnte. I have position there. I have power there. Die Kraft und die Zuhörung. I'm the choir or choir, choir master. I'm the one teaching the children. You know, they give you power. They give you position. Oder sie haben einen großen. Your motive going there is your position. Großen Chor und da kann ich vielleicht groß rauskommen mit meiner Stimme. Und es gibt so viele Gründe, weshalb Leute in Gemeinden gehen. It's not all food that is good for you. Aber kriegen wir dort die richtige Speise, weil nicht jegliche Speise. Are you hearing the gospel of Christ? Ist gut für uns. Are you there for Christ's sake? Wir müssen uns fragen, sind wir wegen Jesus Christus in dieser Gemeinde? Or you are there just because of the building? Oder sind wir einfach nur da wegen dem Gebäude? Or the name of the church? Oder wegen dem Namen der you know, Gemeinde? People love the name of the church. Die Leute mögen die, weil es ein großer Name ist. You know, big name. Den jeder I mean, they just call the name. You are one of the names. You are one of the names. They clap for you. That's your reward. Und die Leute feiern dich deswegen. Und das ist aber dann dein Lohn. Choose Christ. Entscheide dich für Jesus Christus. Sei hungrig auf Jesus Christus. He did not need 10 Abraham. Er brauchte nicht 10 Abraham. Only one Abraham was enough. Ein Abraham hat gereicht. He did not need 10 Moses. Er brauchte auch nicht 10 Moses. To free the children of Israel. Sondern es hat einen gebraucht, um die Kinder Israels zu befreien. One Moses was enough. Ein Mose war genug. Choose him. Entscheide dich für Jesus Christus. Therefore, For he shall speak of he shall not speak of himself. It means it's not the Holy Spirit without Christ. Er wird nicht von sich selbst sprechen. Das heißt, es ist der Heilige Geist mit Jesus Christus zusammen. It's not the Holy Spirit and Muhammad. Muhammad is not the Holy Spirit. Es ist nicht der Heilige Geist und Muhammad. Pope is not the Holy Spirit. Oder der Heilige Geist und der Papst. He said he will not speak of himself. Der Heilige Geist wird nicht von sich selbst sprechen. The Holy Spirit without Christ is Satan. Der Heilige Geist ohne Jesus Christus ist der Teufel. Holy Spirit and Pope is Satan. Heiliger Geist und der Holy Spirit and whatever religion master. Heiliger Geist und irgendeine is Satan. Religion ist teuflisch. Let it be pure Holy Ghost. Es muss der Heilige Geist in Verbindung mit Jesus Christus sein. He said, "We will not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come." Er wird nicht von sich selbst aussprechen. Verse 14, he shall glorify me. The Holy Spirit is to glorify Jesus. Der Heilige Geist muss Jesus verherrlichen. And not glorifying the flesh. Und nicht das Fleisch. Somebody getting it. He have his own job. Er hat seine eigene Aufgabe. For he shall receive of mine and shall show it unto you. Is that so difficult to understand? He shall receive of mine and shall show it unto you. His job is always to bring you back to Christ. Seine Aufgabe ist es, dich zurück zu Christus zu bringen. He will always tell you, you know, if you are going, if your focus is so much on your husband. Wenn dein Fokus auf deinem Ehemann ist. The Holy Spirit will come to, will tell you it's not about your husband, it's about Christ. Wird der Heilige Geist sagen, es geht nicht um see the Christ in him. Es geht um Christus. Sieh Christus in der Person. It is peace between you, between man and God, and not between you and your husband. Then Christus, I don't know if I'm getting um Frieden zwischen dir und Gott zu bringen. Somebody, do you understand? Frieden it's zwischen not, dir und deinem Ehemann zu bringen. It's not peace between you. Know, if you don't allow it to be between you and your husband. Lass nicht zu, dass let it be between you and um Christ. Um dich und deinen Ehemann geht, sondern um dich the und Christ in him. Um Christus in dieser it's, Person. Do you get it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Look at everywhere today, divorce, separation. Überall sehen wir Scheidung. So evil. Und Trennung. Because people never know. Weil Leute Christ. Christus nicht kennen. That's the problem. Das ist das Problem. And they want to say what this man did, what this woman did. It's always what. Well, two power control the world. Aber zwei Mächte kontrollieren diese Welt. Satan and Christ. They blame the man, they blame the woman. Aber man that they never blame Christ. Satan. Bei den Menschen zu sehen, beim Ehepartner, beim der versagt hat oder bei der Ehefrau, die fremdgegangen ist, aber es geht um den Teufel. Er ist das Problem. They never see Christ as the solution. Sie sehen nicht Christus als die Lösung. For them, they say we wear that semen unto them as solution. They have their way. Sie haben ihre Lösung. And not Christ's ways. Aber nicht ihre Lösung ist nicht Jesus Christus. It is peace between God and man. Es ist Frieden zwischen Gott. That's what the Holy Spirit will be telling you. Das wird der Heilige Geist. And not peace between offenbaren. Man and man. You und are nicht your der Frieden zwischen dir und deinem Ehemann. That should be your joy. Der deine Freude sein soll. Take your focus away from whatever it is. Von dem weg. Amen. Amen. Amen. The Holy Spirit sees Christ as your husband. Sieht Christus als sein Ehemann. He sees Christ as your husband. Sieht Christus als sein Ehemann. I'm not John. I'm not Peter. I'm not whatever. I'm not whoever. He sees Christ as your husband. Christus als sein Ehemann. And he also sees Christ as your wife. I'm not Jenny. I'm not Ehefrau. I'm not Elizabeth or whatever. Und nicht irgendein Menschen. You know, when God created us, he did not even call us all this name. He only called us Adam. Also man und woman, we are both Adam. Uns erschaffen hat er uns Adam genannt. It's people that have different names. Leute haben diese verschiedenen Namen. And the Holy Ghost is seeing. Once he's seeing your husband, he's seeing Christ. Aber wenn der Heilige Geist deinen Ehemann sieht, sieht er Christus. He will always tell you, see Christ. Und daran wird er dich auch also erinnern. Sehe Christus und nicht das Fleisch. Praise the Lord. Amen. The flesh will make you fight. Weil das Fleisch wird dazu sorgen, dass ihr euch bekämpft. The Spirit will make you rejoice in the Lord. Aber der Geist sorgt dafür, dass man sich freut im Herrn. Amen. Amen. Again, he sees Christ as your husband. Er sieht Christus als seinen Ehemann. He tells you, Christ loves you. Ihr sagt ja, dass Christus dich liebt. See the love of Christ. Sehe die Liebe von Christus. And stop seeing whatever is outside there. Und nicht das, was somebody getting something here. Amen. Amen. He's telling you, see the love of Christ. Sehe die Liebe von Christus. I'm not seeing the giver's love. I'm not seeing the Mary's son's love. I'm not seeing the Peter's love. I'm not seeing whatever love. See Christ's love in you. Sehe die Liebe von Christus. Is some, are you getting it, please? The Holy Spirit is after Christ. Der Heilige Geist ist hinter Christus her. He is after the Spirit. Er ist hinter dem Geist her. And not after the flesh. Und hinter dem Fleisch. He always bring you back. He will want to bring you back. Through this message, he want to bring you back. Somebody get in. This through this message, you have been walking away. He want to bring you back. So that your focus will just be him. Du bist weggelaufen, weil will dich wieder you. Zurückbringen. Your joy, no sense I can see your joy, your peace any longer. Damit keiner mehr deine Freude stehen kann. You're not resting here and he's working for you. Du dich auf den Herrn verlassen kannst. Let him work for you. Lass zu, dass er für dich arbeitet. Allow Christ to be your rest. Lass zu, dass Christus deine Ruhe ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The Holy Spirit has his own job. Der Heilige Geist hat seine eigene Aufgabe. You know, we just read where he said he will reveal to us what sin is. Wir haben gerade gelesen, dass er uns offenbaren wird, was Sünde ist. What Christ calls sin. Was Christus Sünde and not what the flesh calls sin. Und nicht das, was das Fleisch Sünde nennt. You know, man already know what sin. Der what Mensch the flesh calls sin. Weiß was. We already know it. Wie Sünde nennt. What we don't know is what Christ calls sin. Aber was wir nicht sin. Wissen ist, was Christus Sünde nennt. He will reveal Christ to us. Er wird uns Christus offenbaren. What Christ called love. Was Christus Liebe nennt. And now what this called this world called love. Nicht was diese Welt Liebe nennt. This what this world called love is lust. Nennt, ist Lust. Before they know it, they are feeling for somebody else. Hat man auch wieder Gefühle für jemand anderes? He said, love not the world. Wir sollen aber diese Welt nicht and lieben. And the lust thereof. Und ihre Lust. Don't love it. Let it be the love of Christ. Hab die Liebe von Christus. He will reveal to us. He will reveal Christ to us. Er wird uns Christus. What Christ called love. Was Christus Liebe nennt. What Christ called joy. Was Christus Freude nennt. What Christ called peace. Was Christus Frieden nennt. That's what the Holy Spirit will reveal das to you. Das wird der Heilige Geist dir offenbaren. Amen. Amen. People are hating you. Leute hassen dich. You know, you don't have peace. You don't have joy. Du hast keine Freude. He always reminds you, Jesus loves you. Erinnert remember, dann, somebody Christus bigger than them love you. Jemand, der größer ist als diese Menschen, liebt dich. They are no name. Wer sind diese Menschen? His mother don't love you, father don't love you. You know, people bother for irrelevant things. Leute machen sich Sorgen um diese Sachen. Our focus should be the Christ lovers. Sachen, aber unser Fokus sollte darauf liegen. If he loves me, then who are you? You are nobody. Aber wenn Jesus mich liebt, dann bedeutet deine Liebe nichts im Vergleich dazu, selbst wenn du meine eigene Mutter wirst. You know, you have, you know, some mothers never even love their children. Einige Mütter lieben ihre some Kinder. Some fathers never love their einige children. Einige Väter lieben ihre Kinder noch nicht mal. That he gave birth to you does not mean he really loves you. Nur weil er dich auf diese Welt gebracht hat, heißt nicht, dass er dich liebt. The Holy Spirit will reveal to us what the true joy is. Der Heilige Geist wird uns offenbaren, was die wahrhafte the joy of the Lord. Die Freude des Herrn. The joy of Christ. Die Freude von Christus. That you are a son of God should be the only joy. Das sollte die einzige Freude sein. Amen. Amen. You know, it's not the joy I pass in the school. The joy I know I'm getting married. Nicht die Freude darüber, dass man besteht in der Schule oder dass man heiratet. Their joy today. People's joy today. Die Freude der Menschen. Before you know it, the joy is no longer there. Sie ist so vergänglich. The only joy that never ends is the joy of the Lord. Die immer bleibt, ist die Freude des Herrn. That remains permanent. Sie bleibt. He will reveal to us what Christ called peace. Er wird uns offenbaren, was Christus für remember John 14. Jesus talks about my peace. Da geht es um mein Frieden. He said, my peace I give unto you, not as the world gives it. Nicht so wie die Welt gibt. The world, they have their peace. Die Welt hat ihren Frieden. There's a way there. You know, their peace, I don't have money, not owing anybody. It's the ihr peace Frieden of this world. Ich habe keine Schulden. Amen. The peace. Ihr Frieden. I don't have any, you know, nobody is against me. Niemand everybody loves me. Jeder liebt the mich. Peace. Das ist ihr Frieden. You know, then... You are not of Christ. Aber dann bist du nicht von Christus. If you are of Christ, wenn du von Christus bist, all those who live godly in Christ Jesus, who suffer persecution, gottesfürchtig leben, werden Verfolgung erleiden. Leute werden dich hassen. Is somebody getting it? Mm-hmm. If you choose Christ, people wenn will hate you. Wenn du dich für Jesus entscheidest, werden Leute dich hassen. You know John 14 again. Jesus said, "My peace." Johannes 14, mein Frieden. My peace meine is not Frieden, the world peace. Nicht der weltliche Frieden. The world today, they are looking for peace. Die Welt sucht nach Frieden. Yeah, there is no peace. Wo es aber keinen Frieden gibt. They never go to Jesus Christ. Sie gehen nicht zu Jesus Christ. They refuse to go to the Prince of Peace. Sie weigern sich zum Friedenfürst zu gehen. But they believe they are looking for peace. Aber sie glauben. Are they really looking for peace? Aber suchen no. sie wirklich nach Frieden? They are not looking for sie peace. Sie suchen nicht nach Frieden. If they are looking for peace. Aber wenn sie nach Frieden suchen. Like Jesus said, he said, when it's going to rain, you know. When this sun is going to shine, you know. You don't know that this time I am the Prince of Peace. Jesus sagt, dass die that's Menschen to come to me. Wissen, wann es regnet, wissen, wann die Sonne scheint. Sie können so viele Sachen deuten und herausfinden, aber sie können nicht, sie wollen nicht zugeben, dass ich die Lösung bin für jedes Problem. Without the Holy Spirit, you cannot know what Christ called His peace. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht wissen, was Jesus Christus Frieden nennt. What this world and religion called peace, you know, fake peace. Einen falschen Frieden will uns diese Welt bieten. Their joy is fake joy. Eine falsche Freude wollen sie uns bieten. Their rest is fake rest. Eine falsche Ruhe wollen sie uns bieten. No genuine peace. Das ist kein echter Frieden. Without the Prince of Peace, there is no genuine ohne peace. Den Frieden first gibt es keinen echten Frieden. I don't know. Can I even get it? Let me see if I will get it. Amen. Amen. John 14. Johannes 14. God bless. John 14. 2 with the apostle, verse 27. 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth. Give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Praise the Lord. Hallelujah. If you can see him, you will rest. Wenn du ihn siehst, wirst du dich ausruhen können. How do you see him? You remember him. Indem du dich that's how you see an him. Ihn erinnerst. So remember that one third of you is already daran, him. Dass ein Drittel von dir schon remember ist. That one third of you is Jesus Christ ein Drittel himself. Von dir Christus selbst ist. Remember you are a son erinnere of God. Erinnere dich daran, dass du ein Sohn Gottes bist. Remember you are never alone. Dass du nicht alleine bist. You are never without him. Niemals ohne ihn. Remember, he said, don't allow anybody to bring you down. Because you know, remember that you are a son of the living God. Erinnere dich daran, dass du ein Sohn des lebendigen Gottes bist. Amen. Amen. Remember, he loves you so erinnere much. Erinnere dich daran, dass dich liebt. If even nobody is loving you. Auch wenn dich niemand liebt. If the world hates you for whatever reason. You know, let them, don't. His love is bigger than any love. Seine Liebe ist größer als alle anderen. Remember, he's there for you. Erinnere dich daran, dass Jesus he said, I will not leave you, I will not forsake you. Ich werde dich nicht verlassen. He said, I will be with you forever. Ich werde für immer bei dir sein. That is Matthew 28. Matthäus 28. I will be with you forever. Er wird für immer bei uns sein. Not for some time. Nicht nur für eine he's Zeit. Not there for visit, he's there nicht to live. Nicht zu Besuch, sondern dort to zu stay. Leben und zu bleiben. One third of you is Holy Ghost. Ein Drittel von dir ist Heiliger Geist. He's Christ himself. Christus selbst. Praise the Lord. Halleluja. Your rest today is fake rest. Ihre Ruhe ist eine falsche Ruhe. There's no genuine anything at all. Da ist keine echte Ruhe. Hmm. Amen. Amen. Emil points out little things here that we close. I'm sure we'll continue with this message on Wednesday as the Lord directs us. Amen? Amen. Because I still have it. We are not finished. Understand that flesh and action and Christ's action are two different actions. Flesh action and Christ's action are two different actions. I explained it a little bit ago. Fleischliche Werke und die Werke von Christus sind nicht gleich. The flesh is of five senses. Das Fleisch besteht aus fünf Sinnen. Christ is of the spirit. Aber Christus ist Geist. The flesh is of your what you feel, what you touch, you see, you know, your feeling, your touching, your you know, somebody, you know, the flesh is touching somebody, touching. You know, look at the love of today. Das Fleisch basiert auf den fünf Sinnen. Auf das, until you sleep with them, they never believe you love them. Und wenn wir uns die Liebe dieser Welt anschauen, sehen wir das, dass für sie, sie messen Liebe an Geschlechtsverkehr. Wenn du mit ihnen schläfst, beweist du ihnen wirklich, dass du sie liebst und dass du dich wirklich für sie entschieden hast. Action is not love. Aber Werke sind nicht Liebe. You know, people want to see sex as love. Leute wollen Geschlechtsverkehr als Liebe sehen. And that's why Satan is using it. Deswegen nutzt der Teufel. You know, don't watch children, it's all about sex. Don't look at everywhere. Die Jugend, before you have relationship, sex is involved. Ist einfach voll von dieser Thematik, weil sich alles darum dreht, weil das der Kern dieser Beziehungen ist. Und man God sieht es, never be after action. Und man merkt es, weil wenn man das rausnimmt, dann zerbricht die Beziehung. Und das sollte nicht unsere Geschichte sein. Als Amen. Kinder Gottes. Amen. Allow Christ to be that action. Lass du, dass Christus unser Werk ist. I will stop here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So please, if you have any question, please, you can still ask.